Dass die Sigma oder eine von Benkos Stiftungen damit auch Kosten der persönlichen Lebensführung von der Steuer absetzten, dürfte auch im Zusammenhang mit den Ermittlungen der verschiedenen Staatsanwaltschaften eine Rolle spielen. Seine Insolvenz als Einzelunternehmer von Anfang 2024 entsprang einer Steuernachforderung der Republik Österreich. Benkos Hang zum Luxus und die Bedenkenlosigkeit, mit der er offensichtlich andere dafür bezahlen ließ, gibt auch den Blick frei auf seine Charakterzüge. Geschäftspartner, die in den vergangenen 10 Jahren eng mit ihm zusammengearbeitet haben, schildern ihn als materiell besessenen Menschen, als einen einsamen Mann ohne jeden Freund. Der Reichtum und der zur Schau gestellte Erfolg sei Teil von Benkos Identität, hat der Handelsexperte Dieter Berninghaus, lange Zeit sein engster Geschäftspartner, einmal resoniert. Benko lebte nach dem so verblichenen wie zynischen Investmentbanker-Ansatz »If you are so smart, why aren't you rich?« Es begann mit dem geliehenen Ferrari zu der Zeit, als Benko noch Dächer ausbaute. Es ging weiter damit, dass er seine Geschäftspartner auf der Yacht empfing. Und es endete mit dem obszön protzigen Penthouse über den Dächern von Berlin. Gleichzeitig nutzte Benko seinen Reichtum auch, um Geschäftsleute zu beeindrucken. Viele seiner Investoren, die in der Regel ebenfalls von Geld getrieben sind, sahen an Benkos Lebenswandel sehr direkt, dass sein Geschäftsmodell funktionieren musste. Vertraute schildern ihn als ein Genie im Umgang mit Menschen. Bei jedem habe er die Knöpfe erkannt, auf die er drücken musste. Bei Fressnapf-Gründer Töller, ebenso ein Aufsteiger wie er, bediente er dessen Bedürfnis, unter Männern zu kumpeln. So gelang es Benko immer wieder, Töller auf seine Seite zu ziehen, obwohl dessen Vermögensverwalter schon früh gewarnt hatten und zumindest einen teilweisen Ausstieg empfahlen. Gerade Investoren der Signa Holding, zu denen Töller gehörte, hatten keinen Überblick über die Geschäfte, weil Benko, allen Versprechen zum Trotz, keine konsolidierte Bilanz vorlegte, die die Geldströme aller Sparten aufgezeigt hätte. Für Benkos Überredungskunst steht die Geschichte, als Töller mit Wut im Bauch und dem festen Vorsatz, endlich Klarheit zu bekommen, 2019 zum Signa-Herrn an den Gardasee flog und nach dem Gespräch und einem langen Abend wie beseelt zurückkam. Er machte mit bei der verlangten Kapitalerhöhung, ohne dass Benko seine Wünsche nach mehr Transparenz auch nur im Ansatz erfüllt hätte. Im Mai 2024 sagte Töller rückblickend, es wurde immer offensichtlicher, dass Intransparenz und Verschleierung bei René Benko systematische Methode hatten. Heute ärgere ich mich, dass ich seinen Versprechungen, alles werde transparenter, zu lange und gegen anderen Rat geglaubt habe. Bei einem Investor wie dem Spediteur Kühne spielte Benko erfolgreich den Sohn, den Kühne nie hatte. Er fragte, wie er denn dieses oder jenes unternehmerische Problem angehen würde, und wurde von Kühne sogar zum Unternehmergipfel nach Mallorca in dessen Hotel eingeladen. Ein ideales Spielfeld für Leute auf Investorensuche. Er kenne keinen, der so adressatengerecht verkaufen konnte wie Benko, sagt ein Vertrauter Kühnes. Aber ist nicht jeder und jede für Schmeicheleien empfänglich? Manche wie Kühne mögen in Benko gar ihr jüngeres Ich gesehen haben. Kühne gilt ansonsten als misstrauischer, sehr resoluter und nicht selten unangenehmer Mann, der selbst hochrangigste Mitarbeiter wie den Verwaltungsratspräsidenten seiner Holding, Karl Gernandt, wie Assistenten behandelt. Wenn das Essen Kühne nicht schmeckte, wurde Gernandt schon mal in die Küche geschickt, um sich beim Koch zu beschweren. Einen wie Kühne zumindest zeitweise umzudrehen, kann durchaus als große Leistung Benkos gelten. Sogar den Umgang mit Journalisten, von denen er durchweg wohl wenig hält, beherrschte Benko, anders als die meisten Unternehmer. Er sprach bei einem schlecht über die anderen, gab Informationshäppchen, stellte eine Scheinoffenheit her und entzog sich so nicht selten harten Recherchen. Das Handelsblatt, an dessen Lernplattform ADA er sich beteiligte, ernannte ihn 2018 sogar zum Strategen des Jahres. In der Ehrung steckte auch ein Anflug von Wahrheit. Tatsächlich bereitete Benko Gespräche etwa mit Versicherungsvorständen, von denen er Kapital wollte, so strategisch wie akribisch vor. Er war sich auch nicht zu schade, erst einmal mit dem Direktor unterhalb des Vorstandes zu sprechen, um die Dinge in seine Richtung zu lenken. So gelang es ihm, Vorstände der RAG-Stiftung oder der Signal Iduna oder von R+V, zum Ausreichen von schlecht besicherten Mezzaninen oder Genussscheinen zu bewegen.